dann mal hallo zu unserem fünften Polit-Podcast. Nach jetzt etwas längerer Pause möchten wir noch ein ernstes Wörtchen an die Welt richten. Verdammt doch mal Welt, mach mal, dass was Interessantes passiert. Und nicht nur irgendwelche alte Männer, die über Juden schimpfen und irgendwelche... Liegt übrigens im Krankenhaus. Was? Ja, das war Gott. Und irgendwelche blonde Norweger, die total am Rad drehen. Mal was Interessantes, dass wir ein bisschen mehr raushauen können. Im Moment ist ein bisschen läuft der Blog so ein bisschen auf Sparflamme, aber wir haben ja jetzt einen Cast und die nächsten Tage gibt es auch wieder ein paar Artikel und ein paar Divergences of 42 und dann wird's besser. Mhm. Nebenher stelle ich gerade Igelfallen auf und esse, weil wir haben heute etwas sehr begrenzt Zeit, weil unsere Tagesmutter hier sich um ihr Kind kümmern muss. Na gut, das Kind, der Kinder, der Kindeskinder. Ja, deswegen machen wir jetzt auch gleich mal weiter. Also stört euch nicht, wenn ihr irgendwelches Schmatzen hört. Das bin ich. Es ist nicht der Hamster hinter euch. Vielleicht doch. Also erstes Thema heute wird rechtsradikale Eltern sein. Basierend ist das Ganze auf einem, beziehungsweise zwei, aber hauptsächlich einem Zeitartikel, den wir natürlich verlinken. Sind wir schon jetzt, wie lange, wie alt, eine Woche alt ungefähr? Ja, eine Woche ungefähr. Nee, nicht ganz. Das war ja letzten Donnerstag, glaube ich. Wird verlinkt. Wird verlinkt. Da wurde halt das Erlebnis einer Kindergärtnerin oder Kindergärtnerin oder Kindeserziehungsfachkraft, keine Ahnung, was da politisch korrekt ist, mit rechtsradikalen Kindern geschildert von ihr. Das Kind wurde übrigens von der Redaktion Siegbert getauft. Ich wüsste jetzt gerne, wie das Kind wirklich heißt. Wahrscheinlich so ein ganz normaler Name. Aber damit es extremer klingt, muss er Siegbert. Kevin Pascal. Siegbert! Kevin Pascal heißt er wirklich. Na, auf jeden Fall. Das Ganze spielt in Mecklenburg-Vorpommern, in den sogenannten national befreiten Zonen. Also den Zonen, wo sich große Teile der rechtsradikalen Szene in Deutschland aufhalten. Oder sagen wir mal der idiotischen rechtsradikalen Szene hinter der NPD. Nun ja, generell, den Artikel kann man im Grunde zusammenfassen. Im Grunde weint die Erzieherin, und sie weint zum Schluss wirklich, als das Kind dann endlich weg ist, weint sie darum, dass sie vor Erlösung, so steht das glaube ich da drin, Erleichterung war es. Weißt du, die Zeit ist gar nicht boulevardisiert, nein. Die ist total Qualitätsjournalismus. Mhm. Sie weint vor Erleichterung. Mein Kind weg ist. Ja. Auf jeden Fall, das Kind ist halt aufgefallen dadurch, dass es rechtsradikale Lieder gesummt hat. Gesummt. Ich weiß nicht, wie ich aus einer, wie ich Summen rechtsradikal interpretieren kann. Weißt du, der Gag ist, vielleicht hat es wirklich ein rechtsradikales Lied gesummt. Aber um das Lied zu erkennen, musst du erstmal rechtsradikal sein. Mhm. Das könnte man meinen, aber da kommt ja noch das Addendum. Eine rechtsradikale Version eines Liedes hat sie gesummt, das im Original gar nicht rechtsradikal ist. Da hat das Kind gesummt, nicht sie. Jetzt frage ich mich, wie, wenn er das summt. Also wenn ich jetzt nicht gerade summe. Mozart. Wenn ich jetzt nicht gerade wirklich bekannte rechtsradikale Melodien summe, wie zur Hölle erkenne ich dann ein Lied, das im Original nicht mal rechtsradikal ist, dass das Kind dann eine rechtsradikale Version davon summt? Naja, weiter wurde sich beschwert, dass das Kind ungepflegt in die Schule kam, in Wollklamotten und nur Haferschleim zu essen bekommen hat. Das war allerdings ganz am Anfang gestellt. Und hätte man die Überschrift nicht gelesen, hätte ich persönlich an eine ganz andere gesellschaftliche Randgruppe gedacht. Und nicht unbedingt an Nazis. Arme? Nein, Hippies, aber... Ach so, ja, okay. Zusätzlich wurde bemängelt, dass das Kind nicht mit Chemie vollgepumpt wurde, sondern sich abhärten sollte gegen Erkältung. Okay. Ich meine, auch da habe ich zuerst wieder gedacht, sicher, dass das Nazis und keine Hippies waren? Aber wahrscheinlich hatte das Kind keine langen Haare. Oder? Ein Bart. Ja, weil Kindergartenkinder ja so oft einen Bart haben. Hippie-Kindergarten-Kinderschrank. Ja, das sind aber die Schimmelüberreste, die noch an ihrem Gesicht kleben. Na und? So, machen wir weiter. Generell wurde dann halt in dem Artikel halt wirklich kritisiert, wie die Kinder denn heißen. Da wurden dann einige Namen genannt. Die besten fand ich allerdings, die kritisiert wurden, Arwin oder Freya. Freya, kurz, das ist halt eine germanische Göttin. Jo, googeln könnt ihr selber. Google könnt es selber. Weil was ist Arwin? Das weiß ich jetzt nicht. Arwin ist ein ganz normaler nordischer Vorname, der auch gerade in den skandinavischen Ländern nicht selten ist. Ja. Aber wie wir alle wissen, alle Skandinavier sind in Wirklichkeit Nazis. Ja, siehst du bei dem Norweger. Mhm. Alles Nazis. Naja. Also außer die, die für Israel sind. Das sind natürlich keine Nazis. Und ansonsten, ja, ich denke, das war so die generelle Zusammenfassung von dem Artikel. Ich glaube, jeder, der den Artikel liest, wird denken, lese ich gerade Bild und checkt nochmal oben den Link und oh, ich bin ja wirklich auf Zeit online. Naja, aber wir wollen jetzt generell so... Hast du mal geguckt, von dem der Artikel war? Ja, aber das findest du nicht. Also ich bin ja ziemlich... Das war selbst eine Frau, die habe ich auch gegoogelt, aber da hast du nichts zu gefunden. Und ich hatte jetzt auch keine Lust, jetzt weiter noch zu suchen. Meine Mossad-Kontakte mögen mich aktuell nicht so. Warum nur? Naja, machen wir weiter mit dem Thema. Wir werden jetzt so ein bisschen generell diskutieren, was wir denn so von Kindeserziehung gerade in Bezug auf Rechtsradikalismus halten. Und wo wir Gefahren sehen, wo wir keine Gefahren sehen und so weiter. Und wo natürlich auch einfach Meinungsfreiheit mit reinspielt. So, und deswegen... beiß ich jetzt mal ordentlich in meine Pommes rein. Tja, was sag ich zu politischer Kindeserziehung, beziehungsweise rechtsradikaler Kindeserziehung? Wobei die Meinungen da ja dieselben sind, weil das eine Sparte ist. Ich bin der Meinung, mit Politik ist es fast wie mit Religion, wenn es um Kinder geht. Ich muss die selbst zu einer Überzeugung finden lassen. Ich finde es nicht okay, wenn Dreijährige in die Kirche geschleppt werden. Ja, wenn euch das nervt, was Arminius da macht, deal with it. Fucking deal with it. Genauso, ich finde es nicht okay, wenn Dreijährige in die Kirche geschickt werden. Ich finde es nicht okay, wenn Dreijährige schon bei der SPD angemeldet werden. Dürfen sie auch gar nicht. Im Jugendverband vielleicht. Nee, 14. Ich hab dich auch lieb. Ist ja nicht der Punkt. Wenn Kinder in Bayern Bettwäsche schlafen müssen oder in die Kirche geschleppt werden, finde ich das nicht gut. Genauso ist es dann natürlich bei rechtsradikaler Erziehung, übrigens genauso wie bei linksradikalen oder jeder anderen Erziehung. Die Erziehung sollte die Kinder zu... die Erziehung sollte dazu da sein, die Kinder zu mündigen Bürgern zu machen, die selbst in der Lage sind, eine politische... religiöse und was auch immer für eine Meinung, einfach selbst zu bilden. Das heißt, ich finde es okay, wenn ich die Kinder nicht mit Chemie vollpumpe. Ja, ich weiß, ich bin ein Hippie. Oder wenn ich... Nein, nur Haferschleim ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich weiß nicht, wo jetzt das Problem sein bei Wollklamotten sein soll. Aber gut. Achso, das sollte ich vielleicht noch dazufügen. Er war im Sommer immer zu dick und im Winter immer zu dünn angezogen, hat sie angemerkt. Ja, das ist halt die Sache in Deutschland. Für einen Hund draußen einen Hundeschein, aber Kinder kriegen kann jeder. Ich weiß nicht, wie man dagegen vorgehen kann. Natürlich ist es nicht gut, wenn Kinder schon rechtsradikale Melodien summen. Da braucht man gar nichts sagen, vor allem wenn sie verfassen oder wenn sie verbotene Melodien sind. Aber andererseits... Es gibt eben auch Eltern, die erziehen ihre Kinder linksradikal oder katholisch. Da muss ich es im Prinzip den Eltern auch erlauben, ihre Kinder rechts zu erziehen. Wie gesagt, ich bin dafür, dass das Idealbild eine neutrale Erziehung im Hinblick auf Politik und Religion zu geben und einfach nur solche grundsätzlichen Werte zu vermitteln wie Achtung der Menschenwürde, Achtung der Freiheit des Menschen, Achtung der Menschen allgemein. Achtung von Frauen gleich wie Männern. Israel vergöttern. Ja, sowas halt. Piraten nicht mögen gehört wieder dazu. Und natürlich, das muss ich jetzt einfach mal sagen, man muss jedes Kind schon von Anfang an auf den ultimativen Konflikt überhaupt vorbereiten, nämlich Ninjas gegen Piraten. So, im Grunde hat mein Co-Moderator meine Meinung ziemlich genau getroffen. Ich sehe das Ganze genauso. Wertneutral ist natürlich schlecht. Werte müssen vermittelt werden, die hat ein Kind nicht einfach. Welche die anerkannten Werte sind, bestimmt die jeweilige Gesellschaft, in der ich lebe. So. Aber, ich sehe es halt auch so, ich darf mein Kind nicht von klein auf indoktrinieren. Ich darf nicht schon von klein auf damit anfangen, ihn zu einem gläubigen Kreuzritter zu erziehen, der Israel mag, aber keine Moslems und deswegen anfängt, Sozis totzuschießen, statt Moslems. Genauso darf ich halt aber auch nicht anfangen, mein Kind zu einem allesliebenden Hippie zu erziehen, das keinerlei Widerstandsrecht hat und alles einfach nur umarmt. Gleichzeitig darf ich ihn aber auch nicht zu Nazis erziehen, die meinen, sie müssten jeden Ausländer vergasen, der ihnen über den Weg läuft. Ja. Wertevermittlung ist wichtig. Ehrlichkeit, Moral und ähnliches. Aber nicht dieses Einindoktrinieren, so also direkt einen politischen Nachwuchs zu erziehen, das passt einfach nicht zu unserer Gesellschaft. Wenn wir da gerade mal sind, finde ich das irgendwie interessant. Mir fällt jetzt keine Kultur ein, wo Werte wie Ehrlichkeit, Treue im Sinne von Loyalität und ähnliches Gerechtigkeit nicht zu den Basics gehören. Da kannst du jetzt gucken, Moslems, Hindus, Juden, Buddhas oder wir. Es gibt teilweise andere Auslegungen. Ja, aber Ehrlichkeit sagt jeder erstmal. Ja, ja. Wenn es nicht um Atombomben geht. Ja, also das ist im Grunde, das ist halt schon klar und so, das sollte halt auch so sein. Das sind halt grundlegend wichtige Tugenden, die ein Mensch haben muss, um Vertrauen mit anderen aufzubauen. Das Ganze hat was mit einem Gesellschaftsvertrag zu tun. Da gibt es auch viele Theorien zu. Aber generell trifft deine Aussage ist halt schon. Es sind grundlegende Sachen, die in jeder Kultur wichtig sind. Die muss ich lernen, muss ich beibringen. Dann kommen natürlich für bestimmte Kulturen noch andere Sachen dazu, die ich halt beibringen muss, damit das Kind in der Kultur funktionieren kann. Sprache vor allen Dingen. Oh, wenn wir schon hier sind. Dann machen wir gerade noch einen bösen Witz. Warum ist E.T. besser als Ausländer? Weiß nicht. Er kam alleine. Er hat sein eigenes Fahrrad, er hat unsere Sprache gelernt und er wollte wieder nach Hause. Also, wenn ich mich jetzt weiter mit McDonald's-Fraß zustopfe, ihr heute nichts gegessen habt und wir unter Zeitdruck stehen, macht jetzt Y weiter mit unserer Überleitung. Passen Sie auf, man könnte meinen, er ist blond, hat krausige Haare und nein, es ist nicht Michel Hunziker. Ich kann den Schweizer Akzent nicht so. Wir verlassen jetzt das Kindergartenalter und gehen über in Grundschule und weiterführende Schulen. Also es geht ums Allgemein, so ein bisschen ums Schulsystem. Ausnahmsweise mal kein direkter Link als anders, würde ich sagen. Mehr so anstehende Wahlen. Ich könnte wieder einen Zeitartikel verlinken. Ja, Artikel dazu verlinken kann man immer. Es geht mehr um anstehende Wahlen oder... Ja, nicht um die Nordrhein-Westfalen-Wahl oder um die Schleswig-Holstein-Wahl oder ähnliches. Also um die Parteien, die da ganz verschiedene Ansichten haben. Ich würde das mal grob zusammenfassen mit CDU, die ein dreigliedriges bzw. überhaupt gegliedertes Schulsystem bevorzugt. FDP genauso oder eben dann SPD, Linke, Grüne und Piraten. Die der Meinung sind, dass wir doch alle gleich sind und deswegen doch bitte auch alle gleiche Schule besuchen sollten. Das fängt an bei dem Saarland zum Beispiel, wo es erstmal nur darum geht, im, im, Ja, das ist eine Idee der SPD und der Linken gewesen. Aber auch der Grünen. Erstmal nur darum geht, die Grundschulzeit auf 6 statt 4 Jahre zu verlängern. Oder dann eben Nordrhein-Westfalen, wo die Piraten jetzt auf einem ihrer legendären Landesparteitage entschieden haben, dass man doch bitte eine Gliederung des ganzen Schulsystems abschaffen soll. Also diese Gleichmacherei in Schule, und wir beide sind jetzt zumindest nicht Jahrzehnte aus der Schule draußen, haben also noch einen Einblick in diverse Schulsysteme diverser Länder. Also können wir dann da ein bisschen fundierter Stellung zu nehmen. Wir haben deswegen so viel Einblick in die verschiedenen Länder. In Wirklichkeit sind wir nicht Deutsche, sondern Sinti und Roma und ziehen von Bundesland zu Bundesland, um Geld zu kassieren. So, nachdem Y jetzt angefangen hat, mit seinem Auto zu spielen und Geheimfächer zu bauen und zu entdecken, na gut, eigentlich entdeckt er sie nur, weil, sind wir ehrlich, er kriegt kein Auto zusammengebaut. Naja, wahrscheinlich kriegt er nicht mal ein Matchbox-Auto zusammengebaut, das in einem Teil ausgeliefert wird. Egal. Wieder zum Schulsystem. Ja, also wir haben halt Erfahrung damit, und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, oder zumindest für mich kann ich sprechen, wenn ich absolut ein gegliedertes Schulsystem bevorzuge. Es ist meiner Meinung nach wirklich unsinnig, ein Schulsystem, wir schmeißen einfach alle zusammen auf eine Schule und dann klappt das. Das funktioniert nämlich eben nicht. Dann sind die schwachen Schüler überfordert, die starken Schüler unterfordert, und dann habe ich keinem geholfen. Genauso haben wir halt auch Probleme, zwar auch mit dem dreigliedrigen Schulsystem, nämlich diese Stigmatisierung der Hauptschüler und der Gymnasiasten. Die Hauptschüler werden von den Gymnasiasten als Idioten gesehen, zumindest sagt man das immer so. Also sie sind es natürlich auch. Nazi! Und die Gymnasiasten werden als elitäre Streber gesehen, die mit niemandem sprechen wollen, außer mit sich selbst. Was auch stimmt. Also Streber nicht wirklich, aber ich spreche nicht mit Hauptschülern. Also außer ich erkläre ihnen, dass Vegetarismus total dämlich ist und sie deswegen... Egal. Weiter im Text. So. Was halt weg muss, ist diese Stigmatisierung eben. Das kann ich auch überwinden, indem ich bessere soziale Verhältnisse schaffe und vor allen Dingen versuche, diese Schulen von den sozialen Verhältnissen abzukoppeln. Ja. Das ändert aber, das kann ich auch machen, da ändert aber auch eine Gesamtschule nämlich nichts dran, weil dann sind halt eben die Doofen, die in der A-, B-, C-Klasse sind und die halt eben dann in der höheren Klasse sind, gehen wir vom klassischen aus, bestes A, das schlechteste C, und die in der A sind dann halt die elitären Wichser, die mit niemandem anderen sprechen wollen. Das funktioniert so nicht. Dann müsste ich die alle zusammen unterrichten, alle gleich, und das funktioniert einfach nicht, denn Menschen sind nicht alle gleich, zumindest was Auslegung angeht. Es ist einfach, was mehr weg muss, ist dieser Gedanke, dass ein Bauarbeiter weniger wert ist als ein Bankmanager. Das ist der Stichpunkt. Menschen sind alle gleich viel wert, aber trotzdem noch lange, lange, lange, lange, lange nicht alle gleich. Wir müssen aufhören mit diesem... Wir sind alle gleich, wir machen alles gleich, wir brauchen keine Autoritäten, wir brauchen gar nichts mehr, wir blasen alle in unsere Trompeten, singen die Nationale und sind jetzt alle rot und gleich. Es ist... Es funktioniert einfach nicht. Ich meine... Gerne wird mir auch gesagt, ja, in der DDR hat aber das eingliedrige Schulsystem super funktioniert. Stimmt, wirklich. Ja, aber davor hat das dreigliedrige Schulsystem auch super in allen deutschen Vorstaaten funktioniert. Der Gag in der DDR ist, ja, das eingliedrige Schulsystem hat funktioniert, aber wenn du da gut warst, wurde CE rausgenommen. Die haben eine Sache gemacht, die ich so verkehrt gar nicht finde. Die haben alle in einen Topf geworfen und haben dann aber radikale Elitenförderung betrieben. Und wenn du in der DDR kacke warst, in der Schule, schulisch kacke warst, dann wirst du da immer schulisch kacke bleiben. Aber bei uns ist es so, du kriegst eine individuelle Förderung auf zum Beispiel der Hauptschule. Und das finde ich eine extrem gute Sache. Ich bin der Meinung, dass eine Gesamtschule im Sinne von ich stecke alle Schüler in eine Klasse totaler Bullshit ist. Ich bin aber gleichzeitig der Meinung, also mein präferiertes Schulsystem wäre eine Gesamtschule. aber eben in dem Ausmaß, wie es eben Arminius gerade angesprochen hat, sodass wir alle Kinder auf eine Schule schicken, aber trennen innerhalb der Klassen dann. Das heißt, ich habe eine 5. Klasse, Gymnasialzweig und so weiter. Du Rassentrenner. Ja, ja. Ich würde dann außerdem weitergehen und zum Beispiel sowas sagen wie: In der Mittelstufe wird Sport stufenübergreifend unterrichtet. Denn ein Hauptschüler rennt nicht langsamer als ein Gymnasiast. Oder, also stufenübergreifend im Sinne von die ganze Stufe zusammen. Oder aber BK, bitte Jungs und Mädchen getrennt. Ja, ja, klar. Oder BK. Ich würde BK abschaffen, aber egal. Ja, wenn du es denn unbedingt behalten musst, BK und Musik. Denn Gymnasiasten sind genauso musikalisch bzw. unmusikalisch wie Hauptschüler und Realschüler. Oder ja, darstellendes Spiel und diese Alternativen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn wir denn dieses Schwachsinnsfach Religion beibehalten müssen. Nimm Ethik. Ich befürworte Ethik ja, als Fach komplett. Ja, ich auch, aber das wirst du eh nicht durchsetzen können. Berlin. Wenn du es als Beispiel nimmst. Pro-Rally! Günther Jauch! Ja, aber diese Pro-Rally-Idioten sind Gott sei Dank Pro-Rally-Idioten und werden dann nicht ernst genommen. Ja, aber wie gesagt, Ethik würde ich getrennt unterrichten, das musst du auf verschiedenen Niveaus machen. Religion, wenn du es denn schon als Schwachsinnfach eingeführt hast, könnte ich mir vorstellen zum Beispiel, dass da alle in einem Aufguss gerade mitgenommen werden. Ich sehe aber in Deutschland gerade im Moment die Gefahr, dass wir uns wegbewegen vom dreigliedrigen Schulsystem hin zu so einer Einheitskopfwäsche. Ich finde viel kritischer als diese Einheitskopfwäsche, finde ich dieses, wir bauen keine Schulen mehr, sondern wir bauen Selbsthilfegruppen für Kinder, die auf dem Spielplatz irgendwie rausgeflogen sind und deswegen sich jetzt an der Hand fassen und in der Schule sitzen. In unserem Heimatort gibt es so ein Beispiel dafür. Das ist eine Schule, die stellt es Erstklässlern, also 6-jährigen Kindern, frei, ob sie Hausaufgaben machen wollen. Die Hausaufgabenpflicht kommt ab der 3. Klasse und dann müssen sie auch nicht alle Hausaufgaben machen, sondern nur einfach, auf das sie Lust haben. Zusätzlich dazu gibt es individuelle Klassenarbeiten, angepasst auf die Stärke der Schüler. So, dass dann auch jedes Kind aufs Gymnasium geht. So, jetzt könnt ihr sagen, ja, in dem Heimatort, wo Arminius und Y leben, da leben eben nur Idioten. Ist auch quasi so. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass es in Rheinland-Pfalz so ist, dass das Bundesministerium, geführt von einer SPD-Frau, Landesministerium für Bildung, geführt von einer SPD-Frau, das verpflichtend einführen möchte, zumindest in Mathematik, Deutsch und Englisch, also in den Hauptfächern. Nämlich, dass es zwei verschiedene Klassenarbeiten gibt. Eine Klassenarbeit für schlechte Schüler. Wenn die alles richtig haben, haben sie eine 3. Eine Klassenarbeit für gute Schüler. Wenn sie alles richtig haben, haben sie eine 1. Aber auch schon bei wenigen Fehlern gibt es verhältnismäßig schlechte Noten. Und es gibt dann verschiedene Systeme noch. Entweder der Lehrer entscheidet, welches Kind kriegt welche Arbeit, oder die Schüler entscheiden das. Also das muss man sich mal überlegen. Zwei unterschiedliche Arbeiten für einen Schüler, die denselben Unterricht genießen werden, von der 5. bis zur 12, 13, whatever, je nachdem, in welchem Land wir sind. Das ist dermaßen beknackt und bescheuert und dumm, und ich könnte jetzt weitermachen mit den Beleidigungen. Das ist wahrscheinlich auf dem Landesparteitag in Sachsen-Anhalt der Piraten das erste Mal gefallen, direkt nach dem Antrag, wir lassen 12-Jährige wählen. Der Burner an der Sache ist, dass nicht nur ein Antrag geblieben ist, sondern dass die das angenommen haben. Per Mehrheitsbeschluss. Jo, es waren halt eben nur 17 Freaks da. Aber ist ja egal. Und 7 haben dafür gestimmt und rechnen konnten sie auch nicht. Wir haben nichts gegen Piraten in Sachsen-Anhalt. Wir haben was gegen Sachsen-Anhalt als Name. Und was gegen Piraten an sich. Wir sind Ninjas. Eben. Wo war ich? Ah, in Rheinland-Pfalz mit diesen bescheuerten Arbeiten. Ich glaube, niemand auf dieser ganzen Welt, der nicht inhaliert hat, und zwar CDU, warte mal, wir sind bei der SPD, nein, der nicht SPD irgendwas inhaliert hat, ich weiß nicht, was die da für Stoffe kennen, wird behaupten, dass das eine gute Idee ist. Arminius stellt noch ein paar Igelfallen auf. Ist halt so asozial. Komm, ich wisp bei mir zu Hause in den Müll, ey. Mach die Tür wieder zu. Wir müssen auch ein paar Hippies hier behalten, ja? Nein! Ich will das Pack nicht auf unserem Blog. Nimmst du noch auf? Ja, ja. Ach so. Hätte ich stoppen sollen? Nein. Gut, wo waren wir? Bei Schulsystem. Irgendwas mit Schulsystem. Mach die Tür wieder zu, sonst hören wir die Vögel so laut. Ja! Jo, ich habe meine Meinung zum Schulsystem gesagt. Ich auch. Und das Pfeil heißt so schön Schule Arminius. Ah, ja, ist egal. Dann mache ich jetzt ein neues Pfeil und wir lästern ein bisschen über Piraten. So, warum sind Piraten doof? Weil die erst besser sind. Was ist deine Meinung dazu, Y? Ja, also wir reden mal ein bisschen über diese Sachsen-Anhalt-Sache, die ich persönlich sauwitzig finde, denn die haben da jetzt so ganz idealistisch zwei Ideen in den Raum geworfen. Erstens, wir lassen auf Landtagswahlen 12-Jährige wählen und zweitens, wir senken die Prozenthürde von 5% auf 3%. Was übrigens nichts damit zu tun hat, dass wir befürchten, nur 3% zu erreichen und wenn wir 12-Jährige wählen lassen, wir viel mehr Prozente kriegen, weil die Piraten noch cooler finden als Ninjas. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Es geht wirklich rein um den Idealismus, dass 13-Jährige ja schon voll mündig sind. 12-Jährige. Jo, 12, 13, 14, 15, ich 16, Ich finde das aber 17. sehr interessant. Wir lassen einfach jeden Bürger wählen und dann machen wir, also zumindest die im Kindergarten sind, so ab 3. Ich bin der Meinung, dass dann Antrag... Dann sollen sie einfach... Die Partei, die sie wählen wollen, sollen sie die Farbe mit Fingerfarben so auf so ein Blatt malen. Und das zählen dann die Kindergärtnerinnen aus. Das Problem ist halt Rot und Rot bei SPD und Linke. Und NPD, weil die können ja kackbraun machen, das geht ja noch klar. Bei den beiden Roten, da kriegt jeder einfach doppelt eine Stimme. Oder wir teilen auf, je nachdem wie die Kindergärtnerin das finden. Ich bin der Meinung, dass man eigentlich ab dem Punkt, ab dem man ein Kind gezeugt hat, einen Antrag stellen sollte auf Wahlrecht des Kindes. Dann halt am Anfang noch indirekt. Nein, du knatschst jetzt nicht noch Kaugummi da. Die sollen auch wenigstens irgendwie hier ein bisschen Soundqualität haben. Falls ihr es nicht mitgekriegt habt, Y muss morgens früh aufstehen, obwohl er eigentlich gerade nichts zu tun hat, weil er muss sich den ganzen Tag die Eier kraulen. Und er wird einfach nicht mehr fertig, wenn er zu spät aufsteht. Deswegen ist er momentan so ein bisschen cranky und zickt alles an. So, nachdem wir das obligatorische Piratenwissen drin haben, müssen wir noch einen Witz über Döring machen. Was reimt sich mit Göring? Ja. Ja. Oder, wenn wir schon dabei sind, schlechte Witze. Was fängt mit N an, hört mit R auf und so willst du einen Schwarzen nie nennen? Nager? Nachbar. Nachbar, okay. Oder ein Türke und ein Russe fahren Auto. Wer fährt? Polizei. Richtig. So, haben wir noch irgendwas, was wir noch nicht hatten heute? Hi, hier fliegendes Spaghetti-Monster, ja, okay. Woran hält sich ein Belgier beim Sexfest? Ah... Jo. Am Schulranzen. So, und mit diesem... Nein, ich bin noch nicht fertig. Was sagt dein Redneck nach dem Sex? Danke, Mama. Jo. So, habe ich irgendeine ethnische Gruppe noch nicht? Ah ja, stimmt. Äthiopier waren heute noch nicht dran. Ja, das. Ich habe Schwarze schon gedisst, das reicht. Ah, okay. Warum stellt Mexiko nie eine olympische Mannschaft auf? Weil alle, die laufen, springen oder schwimmen können, schon in Amerika sind. Der ist gut. So, wen habe ich heute noch nicht angepisst? Die FDP hatten wir, SPD und Linke hatten wir, Piraten hatten wir. Naja. Wir könnten noch Köhler kurz ansprechen, weil ich das Ganze auch so lustig finde. Köhler? Schröder heißt die, nicht Köhler. Unsere Bundesfamilienministerin. Ja. Ach so, ja. Ich dachte, Köhler, Bundespräsident, hä? Schröder. Ja. Von der Leyen 2.0. Ja. Und diese Frau, ich finde sie relativ inkompetent, aber ich finde sie unglaublich cool, weil sie sagt als Frau, Frauenquoten sind dämlich. Deswegen ist sie laut Feministin, also so Hardcore-Feministin, à la Alice Schwarzer, Weil Alice Schwarzer selbst, glaube ich, nichts dazu gesagt hat. Ich weiß nicht, vielleicht liegt die im Koma, vielleicht mag die Bild sie nicht mehr und lassen sie nicht mehr veröffentlichen. Und wer liest schon die Emma? Also außer ihr selbst. Bild, das sagen wir auch gleich. Ja, mal weiter. Ja, die Frau Schröder ist halt, hat auch an ihrem eigenen Beispiel gesagt, sie ist damals über die Frauenquote in den Bundestag gekommen und hat halt gesagt, es ist schade, es hat ihr mehr geschadet, als es ihr geholfen hat. Bei Frau Köhler ist es natürlich so, wäre es rein um Kompetenz gegangen, wäre sie bis heute nicht drin. Aber ist ja auch egal. Und wir meinen übrigens immer noch Frau Schröder, auch wenn wir Frau Köhler die sagen. Die hieß früher Köhler. Mein Gott, musste die da dumm dich heiraten lassen oder was? Ist sie wirklich Köhler früher? Ja, ja. Ernsthaft? Ja. Cool. Als sie in den Bundestag reinging. So, und um am Abschluss noch zu machen, wir dissen noch ein bisschen die Bild. Die hat jetzt bald irgendwie 60. Jubiläum von ihrem Papa oder so. Und möchte eine kostenlose Zeitung an alle Haushalte verteilen. In dem Zusammenhang empfehle ich übrigens den Test von Der Postillon, der vergleicht Bild oder Koran Vor- und Nachteile. Bei kostenlosem... Okay, wir müssen uns bei allen Aminus zieht schon die Handbremse. Löst schon die Handbremse. Die Bild-Zeitung möchte eben ein kostenloses Exemplar in euren Briefkasten werfen, deswegen machen wir euch darauf aufmerksam, an diesem Datum, das irgendwann im Juli, glaube ich, sein soll, unbedingt ein Schild an den Briefkasten zu hängen, dass ihr bitte jeglichen Dreck reingeworfen haben wollt, außer die Bild-Zeitung. Ja, generell ist für mich aber auch interessant, es ist eine interessante Diskussion, wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, was wollte ich weniger haben? Wollte ich weniger einen Koran von einem Salafisten haben? Oder wollte ich weniger eine Bild-Zeitung in meinem Briefkasten? Das ist eine sehr schwere Diskussion für mich. Ich nehme den Koran. Ja, aber nicht von den Salafisten. Oh ja, mein Gott. Aber hier wie heißt der Typ mit der Brille, Vorsitzender Bild-Zeitung, Chefredakteur, Dingensbummens. Gestern Abend habe ich ihn noch gesehen. Übrigens eine schlechte Dokumentation in der ARD. Ach, ich weiß es nicht. Ach ja, und wir enden den Podcast mit Paolo Pinkel ist auch doof. So, heute rum, nachdem ich eben geschlagen wurde, schon wieder, weil mein altes Outro nicht gefallen hat, machen wir jetzt weiter. Ja, wir haben euch immer noch lieb, auch wenn Y immer noch seine Freundin mehr mag als euch und mich. Und generell ist er doof. Sehr doof. Ach verdammt, wir haben ja keine Webcam. Ach, schade. Wir mussten deswegen auch heute schon wieder im hellen casten. Ja, mein Gott. Es also, wird aber trotzdem bei Nacht hochgeladen, also macht euch nichts raus. Guckt nachher alle schön Fußball. Ja. Wir glauben an Bayern München. Wobei ich international eigentlich wirklich für deutsche Mannschaften bin. Ich nicht. Also schon, aber nicht für Bayern. Naja, auf jeden Fall. Es grüßt euch. Ja, wer grüßt denn heute? Das fliegende Spaghetti-Monster und...